zeichne Linien, Quader und Flächen. Fein und grob, vorsichtig, schnell. Und zwischen Weiß, Staub und Kohle finde ich zärtlich ein Bild von dir. Akkorde wie die Farben von Bonheur. Zeit wie die Linien von Morandi. Versuche ich ein Lied für dich als Geschenk für die Welt. Dein Name ist das allerschönste Wort. Ansonsten ist Sprache eher nutzlos. Du gibst dich mir, ich gebe mich dir. Wir kennen beide den Weg. Akkorde wie die Farben von Bonheur. Zeit wie die Linien von Morandi. Suche ich ein Lied für dich als Geschenk für die Welt. Kurvenkreise, große Bewegung, mit vielen Nadeln an der Wand. Das Blatt so weiß, so leer. Wie die Hoffnung manchmal in mir. Akkorde wie die Farben von Bonheur. Zeit wie die Linien von Morandi. Versuche ich ein Lied für dich als Geschenk. Als Geschenk. Als Geschenk. Good evening.